Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 804 Upgrades und Downgrades. Ja, hin und her geht es heute mit Upgrades, die nicht kommen und Downgrades, die nicht gewollt sind. Ja, aber auch andere Sachen, könnte man da auch vom Downgrade reden? Naja, die Wallpaper-App von Marcus Brownlee, die war ja schon kritisiert worden, ja, wegen hohen Preisen und so weiter. Und das Interessante ist, ich frage mich, ob das ein Zeichen ist, dass die Konsumenten langsam wieder zur Vernunft kommen, denn auch im Apple-Bereich konnte man offenbar hier nicht alles mit den Usern machen. Das ist, normalerweise war das die ganze Zeit eigentlich so eine, naja, wie soll man sagen, eine Sache, hat man bei iPhone, Apple-User vielleicht öfters gefunden, ne? Da gab es ja so eine Diamanten-App, ne? Also die war vollkommen sinnlos, hat einfach nur einen Diamant auf dem Bildschirm gezaubert, ne? Also nur sowas angezeigt halt, ja, und die war extrem teuer und das war dann ein Zeichen, guck mal, ne, ich kann mir ja vieles leisten, ne? Ich kann mir für ein Listchen Dreck, kann ich Geld raushauen, so viel ich will. Ja, und diese Statussymbole, die waren halt offenbar immer sehr beliebt, auch auf dem iPhone oder gerade auf dem iPhone. Aber sich Wallpapers teure zu kaufen, um zu zeigen, ja, hier, ne, also ich kann's und guck mal, ich bin jetzt total trendy, weil, ne, der Marcus Brownlee, ja, dem sein Wallpaper-App, ja, von dort kaufe ich mir meine Wallpapers, geil, ne, hat nicht funktioniert. Denn die wird eingestellt. Ab 31. Dezember ist Schluss mit der App. Die Abonnements werden aufgelöst, denn ja, tatsächlich, man muss ein Abo abschließen. Ne? Also ich habe ja schon, ich sehe ja auch auf dem iPad viele Apps, ja, da frage ich mich, okay, sind die eigentlich noch ganz normal? Ja, die wollen monatlich Subscription haben für Apps, die ich eigentlich erwarte, dass die kostenlos sind oder zumindest einmal ein paar Euro kosten, ja, und das war's dann. Aber was da verlangt wird manchmal, ist schon ziemlich heftig. Ja. Gut, manche Apps haben es auch verdient. Ja, gibt einige gute Apps, wo ich dann sage, okay, das ist in Ordnung, ja, das geht in Ordnung, die bieten auch was. Aber dass eben auch so Müll-Apps, sage ich jetzt mal knallhart, Müll-Apps, ja, so monatliches Abo wollen, das ist echt übel, ja, ziemlich übel. Bisher hat es immer gut funktioniert, offenbar. Aber damit ist jetzt so langsam aber sicher wohl Schluss, denn ich finde, das zeigt schon mal deutlich auf, wo die Grenzen liegen und dass man jetzt eben nicht mehr mit jedem Kram groß abzocken kann auf dem iPhone. Ja, auch die User werden jetzt offenbar ein bisschen kritischer und haben da ja, wie gesagt, schon im September 2024 richtig reingehauen mit Kritik und sich beschwert über die hohen Preise, aber auch an Funktionsschwächen, wie zum Beispiel, dass sie nicht richtig eingepasst konnten, diese Bilder auf die entsprechenden Displays. Und das alles führte jetzt eben zur Einstellung von dieser Wallpaper-App. So, ich glaube, das Konsumentenverhalten ja, wird sich sicherlich noch weiter verändern in absehbarer Zeit. Gut, ich meine, bei Apps, die kostenlos sind, ja, wird sich, sage ich mal, ja, nichts ändern, klar. Ne? Ein Downgrade wird aber trotzdem nicht gern gesehen, auch wenn eine App kostenlos ist. Ja? So zum Beispiel die Google Home App. Eine wichtige Funktion ist jetzt rausgeschmissen worden. Die Leute schütteln nur den Kopf, ja, und zwar dieses Call-Home-Feature, was es dort gab, um zum Beispiel Nest-Displays direkt aus der App einfach anzurufen oder zu aktivieren und dann eben zum Beispiel mit der Person im Raum zu sprechen. Ja. Diese Funktion ist weg. Das muss man sich mal vorstellen. Ist mir unbegreiflich. Denn auch bei Ring, ist das eine Funktion, die äußerst beliebt ist. Jede Ringkamera ist also so zwei Wege. Ja, das heißt, man kann nicht nur hören, sondern man kann sich auch einschalten und kann zum Beispiel eben sprechen. Auch auf den Amazon Echoes kann man sogar so einen sogenannten Drop-In machen. Auch mit Video, wenn es ein Echo-Gerät mit Display ist, und kann dann entsprechend interagieren mit der Person. Das haben zum Beispiel in den USA viele Leute genutzt. Also bei uns wird ja sowas nur selten genutzt, aber bestimmt wurde es auch bei uns von einigen Leuten genutzt, die schon im Jahr 2025 leben, um zum Beispiel dann eben, wenn sie sehen zum Beispiel in den USA, typisches Beispiel, die Kinder sind daheim, ja, dann wird da auch mit der Kamera mal reingeguckt und so, ja, und wenn die dann komplett durchdrehen, ja, dann wird es halt auch mal über Kamera durchgesagt, ne, jetzt mal ein bisschen locker machen, ne, so. Und dafür hat man eben die Nest-Geräte gut nutzen können. Das geht jetzt nur einfach nicht mehr. Es gibt zwar eine Möglichkeit über einen komplizierten Workaround, den aber kaum Leute machen können. Da muss man dann mit Google, muss man Google Meet mit einbinden, aber dann ist es auch für einen Account gebunden und so weiter und so weiter. Also sehr, sehr schlecht und kaum machbar für normale Konsumenten, die jetzt hier sich so ein Nest Hub da hinstellen und so weiter. Ja, das ist echt schlecht, ganz, ganz übel. Und da kann ich nur empfehlen, ja, also bei Amazon, also bei den Ring-Geräten, da funktioniert es noch wunderbar. Ja, über die Alexa-App kann man das auch wunderbar machen. Ja, direkt sich verbinden mit den Geräten. Und auch bei der, wie gesagt, bei der Ring-Kamera geht es ebenfalls. Die sind ja sowieso verbandelt, Ring und Amazon, ne? Also die Echo-Geräte und Ring sind eh verbandelt. Aber auch mit der separaten Ring-App kann man das locker machen und kann eben hier Kontakt aufnehmen sozusagen. Ja, das ist sowieso ganz gut, wenn man sieht, okay, da ist jetzt gerade jemand drin. Da kann man auch mal eine Ansage machen, ne? So von wegen, okay, ist gleich jemand da. Der wird sich um euch kümmern. Und seht ihr, wie die dann wegrennen, ja. Okay. Das nächste ist die australischen Jugendlichen. Die haben jetzt tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben, den YouTube-Anschluss weggenommen bekommen. Ja, denn das neue Jugendschutzgesetz ist absurd. So absurd, dass eben zum Beispiel alle unter 16 keinen YouTube-Account mehr haben dürfen, wegen dem neuen Social Media Minimum Age Act, nennt sich das. SMMAG. SM, ja, genau. nein, SMMAA, so. Genau. SMMAA, ja, genau. Also die Teenies, die haben dort jetzt also keine Möglichkeit mehr, selbst auf jugendfreie Inhalte gibt's ja, ne, so ab 0 oder ab 12 können sie nicht mehr gucken auf YouTube, weil eben YouTube darunter eben fällt. Und somit ist es gibt's große Frustration, nicht nur bei den Teenies, sondern auch bei den Eltern teilweise, die das auch absurd teilweise finden, ja. Und jetzt gibt's ein kleines Problem. Ich frage mich sowieso diese ganzen Sachen. Ich meine generell Social Media, ja, da finde ich es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass es hier Bestrebungen gibt, etwas ändern zu wollen. Ja, aber man muss vorsichtig sein. Man kann ja Kinder nicht komplett von der Welt abschotten. Das geht so nicht. Und ich frage mich, wenn die dann 16 sind und vollkommen unvorbereitet auf diese Welt dann treffen, die dann eben erlaubt ist auf einmal, ja, die werden darin untergehen. Ja, das ist eigentlich, war mal die Idee, ja, man erzieht die Kinder so, damit sie mit den Anforderungen in der Welt zurechtkommen und nicht die Anforderungen der Welt so lange fernzuhalten, bis es nicht mehr anders geht und dann klatsch, ne, hier, guck mal. Das ist übel und das sehen auch einige Leute so, auch Android Central schreibt zum Beispiel, ist YouTube tatsächlich schlecht für Kinder und warum der australische Social Media Ban nicht die Antwort sein kann und dass die einzige Möglichkeit, mit diesen Medien umzugehen, einfach ein aktives Verhalten der Eltern ist. Da müssen die Eltern aktiv werden und den Umgang mit den Social Medias und auch mit Sachen wie YouTube eben erklären, unterstützen und auch regulieren. Das ist Elternaufgabe. Dass das nicht leicht ist, ist klar, aber es kann ja nicht sein, dass der Staat die Aufgaben der Eltern übernehmen muss. Eigentlich sollte er das auch gar nicht dürfen. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, also das nimmt mittlerweile Ausmaße an. Ich frage mich wirklich, wie die Zukunft unserer Gesellschaft aussehen wird, wenn diese Jugendlichen, die jetzt mit Helikoptereltern vor jeglichen Gefahren, in Anführungszeichen, ja, von Punkt A nach Punkt B morgens und abends gebracht werden, auch wenn es mal nur ein paar Straßen weit ist. Ja, das ist leider die Realität. Und vor Social Media und YouTube geschützt werden, die dann irgendwie weltfremd aufwachsen. Ja, das ist wirklich übel. Ne? Jetzt hört sich das witzig an, aber ich glaube, das hat drastische Auswirkungen, so wie wir auch heute sehen, dass die Versäumnisse von Generationen vorher dazu führen, dass wir heute teilweise Zustände haben, auch bei den Jugendlichen, die jeglichen Beschreibungen widersprechen. Also das ist wirklich schlimm, wenn man sich das in Europa anguckt, ganz im Gegensatz zum Beispiel in Japan. Ja, da sieht die Sache ganz, ganz anders aus, weil eben da die Generation ganz, ganz anders mit der Erziehung auch umgegangen sind und eben, naja, sagen wir mal, angeleitet haben. Klar, das, sag's mal salopp, das kotzt jeden Jugendlichen an, ja, in jedem Land, ja, die Erziehungsmethoden. Aber trotzdem sieht man, auf welchem Niveau jetzt zum Beispiel so eine japanische Gesellschaft steht, was Kriminalität beispielsweise anbetrifft, ja, und auch für mich natürlich immer wieder ein gutes Beispiel, ja, der technische Level, ja, und auch so Sachen wie zum Beispiel die PISA-Studie, ja, wo da Japan zum Beispiel steht und wohin unsere in Europa die Gesellschaften abdriften, ja, da wird's mir Angst und Bange. Ich meine, wir haben ja schon das Problem, wir haben's tatsächlich schon und das kann man auch nicht mehr wegdiskutieren, weil das Problem ist, man kann versäumte Erziehung im Erwachsenenalter nur schwer nachholen. Da muss dann eigener Wille vorhanden sein und das ist bei vielen oft nicht der Fall, ja. Das ist sehr, sehr, sehr, das ist sehr, sehr schlimm und da muss man wirklich auch aufpassen. Und hier gerade jetzt mit diesen Sachen, wir nehmen uns den letzten Rest von Konkurrenzfähigkeit auf der Welt, auf technischer Ebene, nehmen wir, wenn wir unsere Kinder wegsperren vor Technologien, die einfach nicht, naja, wie soll man sagen, die einfach nicht mehr wegzudenken sind, die werden auch mal irgendwann ersetzt, aber im Moment sind sie eben da. Und um das Nächste zu begreifen, muss man erstmal das verstanden haben. Also es ist wirklich traurig. Übrigens kann das auch noch einen anderen Effekt haben. Ja? Der was verboten ist, ist cool-Effekt. Ja? Glaubt denn wirklich jemand, dass sich die Schüler so zwischen, also ich glaube, so unter 12, okay, aber so zwischen 12 und 16 sich wirklich verbieten lassen, auf YouTube Videos zu gucken oder Social Media zu nutzen? Da darf man ja gerade mal lachen drüber. Ja? Das wird so einfach nicht sein. genauso wenig, wie sich die Kinder das oftmals in der Schule eben verbieten gelassen haben, ja, in der Schulzeit, ja. Wie viel haben geraucht beispielsweise, nur weil es verboten war, ja. Oder man hat verrückte Sachen angestellt, nur weil es schockierend war, ja. So funktioniert es nun mal, ja. Wenn man die Grenzen aber jetzt so setzen, dass man, naja, sagen wir mal, dass dann die Guten, in Anführungszeichen, die sich tatsächlich daran halten, ja, dann zurückgeblieben aufwachsen, ja, um es mal ganz knallhart zu sagen, und die sich sowieso nicht drum kümmern, dann noch einen Vorteil bekommen, doppelt schlecht, oder? Doppelt schlecht. Ja. Naja, egal. Also man wird sehen, beziehungsweise, ja, wenn wir jetzt sehen, wenn es wieder mal zu spät ist, so wie man es jetzt auch sieht, wenn es zu spät ist, aber man will es ja einfach nicht wahrhaben. Ne? Social Media hingegen, also nicht YouTube, das ist absurd. Ja, ich meine, da gibt es Sachen, klar, Altersbeschränkungen ist okay, wenn ein Video eben 18 ist, dann sollten es eben Kinder nicht sehen. Das ist auch vorhanden, so ein System auf YouTube, ja, das gibt es. Wo es eben schwieriger wird, ist in Social Medias. Ganz auszusperren ist keine gute Idee, aber zu begrenzen und eben, dass die Eltern da aktiv mitwirken und den Kindern klar machen, was ist richtig, was ist falsch, was sollte man tun, was sollte man nicht tun, was sollte man ignorieren auch und was sollte man ernst nehmen, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Das ist unbedingt notwendig. Es ist allerdings ein Telefon rausgekommen, ja, so ein Feature-Phone mal wieder, ne, das ist von HMD, ja, und das Explorer One, ja, nicht Explorer, sondern Explorer One, ja, okay, ja. Da ist eine Funktion, die entfernt Social Media komplett. Ja, also die Eltern bekommen jetzt die volle Kontrolle, ja, auch um Kontakte müssen bestätigt werden, also approved, ne? Also hier, ne? Und man kann Anrufe unterbinden, ja? Und man kann auch von der Ferne aus die Fotogalerie der Smartphones komplett einsehen. Da lernt man doch den Kindern schon ganz früh die Privatsphäre mit Füßen zu treten und keinerlei Selbstbestimmung einer Person zu überlassen. Ja. Das ist äußerst, äußerst schlimm, finde ich. Das gibt's nicht. Wie gesagt, so gut ich das finde, dass die Social Medias eingeschränkt werden, eigentlich sollten die Social Medias auch für Erwachsene eingeschränkt werden, weil so viel Idiotie auf einem Haufen, das habe ich selten gesehen. Und zwar, und jetzt sage ich es knallhart, egal auf welchem Netzwerk, egal ob ich bei Twitter reingucke, da geht mir sowieso schon das Messer im Sack auf, ja, wenn ich das sehe. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt auch auf Mastodon gucke, ja, oder auf jeden Social Media Kanal, es ist eine Anhäufung von Idiotie. Es sind zwar bei dem einen prozentual mehr gute Beiträge als bei der anderen Plattform, ja, aber insgesamt ist es unglaublich furchtbar. Ja. Auch hier in Japan ist es dann so, die Social Medias sind vertreten, ja, und zwar alle, wie auch im Westen, aber man hat hier noch ein System, das ist der Line Messenger. Auch der hat in Japan Social Media Funktionen, ja, die sind bei uns irgendwie rausgeschmissen worden, ne, in Europa. Und jetzt muss man dann ganz klar sagen, diese Funktionen, die da drin sind, die nutzt man aber auch ganz anders, weil man dort nämlich diese Sachen verknüpft hat mit seinem Account. Und die Line-Accounts, die sind extrem wichtig. Da kann man nicht einfach, wenn man Mist gebaut hat, sich einfach einen neuen Account anlegen, weil das äußerst übel ist, wenn das wenn der Account auf einmal weg ist, dann ist man abgeschottet. Im Prinzip hält sich somit das System selbst am Leben und dieses System über Line erstaunlicherweise auch wesentlich weniger aggressiv und stumpfsinnig, weil man eben damit tatsächlich mit seinem äußerst wertvollen Account damit einstehen muss. Ja? Und das ist wirklich ein Ding, das sollte man zu denken geben, ob es nicht vielleicht noch andere Möglichkeiten gibt bei den Social Media Kanälen, ja, dass man da vielleicht ein bisschen aus einer anderen Richtung kontrollieren möchte und nicht unbedingt mit einem totalen Verbot oder mit der Totalüberwachung von Fotogalerien, damit die Kinder ja keine irgendwie Fotos machen, die von den Eltern nicht gewünscht sind, was weiß ich. Da muss, also da, das ist wirklich ganz, ganz übel. Ganz, ganz übel. Also ich hätte als Jugendlicher Folgendes gemacht. Ich hätte mir heimlich ein Smartphone zugelegt, vielleicht von Bekannten, der schon volljährig ist, wenn man die in den Geschäften eben nur volljährig bekommt, ja. Von dem hätte ich mir auch eine SIM-Karte freischalten lassen und hätte das Telefon dann geheim gehalten. So, und mit dem hätte ich alles Mögliche gemacht, was ich nicht machen darf. So, ganz einfach. Und das funktioniert. Das hat damals funktioniert mit elektronischen Geräten, das wird heute auch funktionieren mit elektronischen Geräten. Ich hab damals schon für Leute die Videorekorder programmiert, ja. Heutzutage sind die Kinder die Smartphones wieder hinbiegen, wenn die Eltern damit nicht zurechtkommen, sorry. Und in der nächsten Generation wird es was anderes sein, wo dann wiederum die technikverständliche Generation den anderen helfen müssen. Und nicht umgekehrt. Ja, es sei denn, wir schaffen es tatsächlich, die Leute so zu erziehen, dass sie von Technik keine Ahnung mehr haben. Ja, dann haben die Eltern auch tatsächlich die Kontrolle. Ansonsten ist es eher andersrum. Jo, so viel zu dieser Geschichte. Es gab noch was anderes, und zwar, das habe ich letztens tatsächlich übersehen. Gab es da so eine auf Mastodon so eine Nachricht von Om. Wir schreiben den 20. November 2025, schrieb er da, und der Sicherheitspatch-Level von Google Pixel 6a ist immer noch auf dem Stand von September 2025. Was ist da los, Google? Ja, manchmal dauert es eben etwas länger. Ne? Also generell wundert es mich ja auch, dass immer so ein Monat Abstand dazwischen ist. Weiß noch, ob das bei den Pixel-Geräten auch immer so ist. Also bei allen anderen Geräten, die ich bisher hatte, war es immer mindestens ein Monat Abstand. Das heißt, ich habe immer Anfang zum Beispiel Oktober das Update von September bekommen. Da hab dann gestanden, wenn das Update gekommen ist, dann steht dann da Android-Sicherheits-Update vom 5. September zum Beispiel, ja. Und ich hab's bekommen so kurz nach dem 5. Oktober. Also immer einen Monat zurück. Ja, Blödsinn eigentlich. Ehrlich gesagt, da würde ich mich freuen, wenn sie das auch mal umbenennen würden, weil es ist ja absolut irrsinnig, das tut nur die Leute eben verunsichern, wenn es alte Updates quasi bekommen oder ein Update, das schon einen Monat alt ist, dann kann man die auch gleich so umbenennen. Das ist das Oktober-Update, also ist das auch das Oktober-Update. Fertig. Okay? Aber gut. Jetzt ist hier ein Monat quasi oder über einen Monat noch dazugekommen. Ja? Ich meine, das kann mal passieren. Vielleicht ist ein Fehler aufgetreten. Ja. Mit dem Update und dann hat es Google eben nochmal verworfen und überarbeitet es und es kommt dann erst später. Ja. Nicht sehr erfreulich, aber kann passieren. Und ja, ich habe da keine Antwort, aber ich finde es richtig, dass Om das hier moniert mal und ich hoffe, dass das auch die Leute an Google mal auch schicken, diese Beschwerde, sage ich mal, weil das sollte bei so einem Gerät wie dem Pixel eigentlich nicht passieren, wo das doch quasi an der Quelle sozusagen ist da. Also ich meine, wenn schon die Pixel dann lange brauchen für ein Update zu bekommen, dann braucht man sich ja über andere Anbieter, dass das noch mehrere Monate dauert, nicht zu wundern. Ja, also das ist wirklich nicht gerade das, was man erwartet von so einem Pixel-Gerät. Naja. Ja, ich habe ja auch letzte Woche war es, glaube ich, über das Yolla-Phone gesprochen, also das neue Yolla-Phone, das jetzt rauskommen soll. Ne? Nach langem Hin und Her gibt es ja jetzt ein neues. Da sind so ein paar neue Daten aufgetaucht. Ja, interessant, dass Yolla, ne, Open Source Company, wenn man so will, oder eine Company, wo jedenfalls Open Source Leute anlocken will, ja, dass die dann so ein Announcement auf X machen. Ja, okay, aber ich lasse es mal jetzt dahingestellt sein, was liegt mir dran. Aber ja, die Ausstattung ist, ja, wie ich schon vermutet habe, nicht ganz so gut, aber auch nicht ganz so schlecht, wie ich vermutet habe. Ja. Den Prozessor weiß man immer noch nicht genau, ja. Aber es sind auf jeden Fall 12 GB RAM schon mal vorhanden. Das ist schon mal gut. Also das ist schon mal der Stand wie vor 2 Jahren bei den Smartphones. Also nicht ganz so schlimm, wie ich vermutet habe. Hat auch 5G. Gut, das darf man auch erwarten, ja. Und es gibt 256 GB Storage. Das ist wenig, aber man kann bis zu 2 TB ausbauen mit einer MicroSD-Karte. Und dann relativiert sich das Ganze. Bisher weiß ich nur was von einem dualen Nano-SIM. Wenn das keine eSIM hat, ist das natürlich schon mal ein Schlag in die Magengrube. Ja, und für Leute wie mich überhaupt gar nicht mehr zu benutzen. Persönlich ist das leider eh durchgefallen, weil es nur ein 6,36 Zoll Display hat. AMOLED-Screen, das ist für mich viel zu klein. Ja, ich mache Sachen drauf. Ja, dann brauche ich ein größeres Display. Ich telefoniere damit nicht. So sieht die Realität bei mir aus. Aber immerhin, okay, hat die Kamera mit 50 Megapixel als Hauptkamera, 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Immerhin nicht ganz so schlimm. Wie die Software damit umgeht, wird sich dann zeigen. Und dann kommt Sailfish OS 5 und das Teil ist ja Linux-basiert. Und somit darf sich das Gerät auch tatsächlich ein Linux-Phone nennen. Ja. Und damit, ja, hat es natürlich schon wieder viele negative Sachen wettgemacht. Wie gesagt, wenn das kleine Display ehrlich gesagt nicht wäre, also wenn das mindestens 6,5 Zoll hätte, dann würde ich das, aber wirklich, das ist das absolute Minimum. Ich hätte lieber 6,8 Zoll. Ja. Aber wenn das nicht wäre, würde ich mir sogar das Teil vermutlich zulegen, weil ich habe ja gesagt, ich suche ein offenes System, ja, wenn Android, also wenn Google jetzt komplett durchdreht und Android wirklich hier so einschränkt, was das Sideloading betrifft, was sieht ja alles danach aus, dann würde ich hier wirklich das in Betracht ziehen. Aber gut, mit so einem kleinen Display kann ich eben die Sachen, die ich dann mit diesem offenen Gerät machen möchte, auch gar nicht machen. Dann brauche ich das auch nicht. Ja. Dann ist es leider keine Alternative, aber immerhin Es sieht schon mal von den technischen Daten her so weit so gut aus. Ja. Jetzt warten natürlich alle noch auf den Prozessor. Was für ein Prozessor wird da verbaut werden? Ja, auch hier halte ich meine Erwartungen eher relativ zurück. Ja. Preise werden nämlich hier angegeben zwischen 599 und 699, je nach Land. Wenn ich das richtig verstanden habe, und die Preise für die Early Adopters, die jetzt 100 Euro quasi anzahlen müssen, denn das Gerät muss erstmal noch finanziert werden, die bekommen das Gerät dann aber auch für 499 Euro, also 100 Euro mindestens günstiger. Und es müssen mindestens 2000 Vorbestellungen gemacht werden bis zum 4. Januar, ja. Und die Hälfte ist bis jetzt eben geordert worden. Wenn das nicht erreicht wird, dann wird dieses Telefon erst gar nicht gebaut. Und wie gesagt, ich würde es gerne machen, aber ich kann eben mit dem kleinen Display nichts anfangen. Deswegen werde ich das auch nicht vorbestellen. Wenn ihr mit kleinen Displays leben könnt, dann könnt ihr euch das mal überlegen. Denn wie gesagt, das scheint eine gute Alternative zu sein, wenn Google jetzt endgültig durchdreht und Sideloading dann so stark beschränkt. Dann ist das vielleicht ein kleiner Ausweg. So, der Exynos 2600, etwas, was man nicht unbedingt positiv bezeichnen kann. Ehrlich gesagt, ich sehe es nicht ganz so dramatisch, denn die Snapdragon 8 Elite Gen 5, die werden so heiß werden, dass es in einem Samsung-Phone wahrscheinlich keinen großen Spaß machen wird. Aber dennoch sind viele eben verunsichert, weil der Exynos 2600 soll ja den Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ersetzen. Zum Glück, wie sich jetzt herausgestellt hat, oder auch zum Pech, ja, nur in Südkorea. Ja, die anderen Märkte sollen offenbar vorwiegend mit dem Snapdragon ausgestattet werden, mit dem Original Snapdragon-Prozessor und nicht mit dem Exynos. Ja. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz sicher, ob das gut oder schlecht ist. Gab mal gut, gab mal schlecht und gab mal egal. Samsung hat schon alles gehabt in den verschiedenen Generationen. Ja. Aber auf jeden Fall mal gucken, wenn Europa Glück hat, dann kommt sich auch hier die, oder eben Pech hat, ja, dann kommt auch hier die Snapdragon-Version. In den USA sowieso, weil die Exynos-Prozessoren komischerweise nie in den USA eingesetzt werden. Ich glaube, das hat lizenzrechtliche Probleme. Hängt wohl davon auch ab, wie viele Chips, wie viele Exynos überhaupt von Samsung produziert werden können. Ja, denn für Samsung ist es natürlich günstiger, wenn sie ihre eigenen Prozessoren einbauen, statt den Snapdragon. Aber man spekuliert, dass es eben gar nicht genug Fertigungskapazität gibt, um den globalen Bedarf an Prozessoren für das neue Samsung S26, und in dem soll nämlich das Teil auch eingebaut werden, ja, eben zur Verfügung steht. Ja. Okay, mal gucken. Auch das muss man einfach abwarten jetzt, wie sich das dann entwickelt. So, und 7 Jahre Updates. 7 Jahre Upgrades. Ja, das ist was. Ne? Das zieht immer wieder gut. Zum Beispiel auch jetzt bei Xiaomi. Genau, Xiaomi hat nämlich jetzt bestätigt, dass es die neuesten Geräte eben jetzt mit 7 Jahre Updates ausstatten möchte. Das wurde, oder da spekuliert man drauf, es wurde nicht direkt die 7 Jahre erwähnt, ja, aber man sagt Android 20. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt das sagen, 7 Jahre, ergibt sich daraus, dass eben Android 20 kommen soll, da auf diesem System, zum Beispiel auf dem Xiaomi 15T Pro. Ja, das kann auch sein, dass Google seine halbjährliche Erscheinungsrhythmus, den sie ja neu gemacht haben, offenbar bei Android 16, ja, hier einhält. Und dann sind es eben nicht mehr 7 Jahre Updates. Ja. So einfach ist das. Also ich werde da noch ein bisschen vorsichtig mit diesen Aufsagen. Aber trotzdem gibt es deutlich länger Updates offenbar, statt die normalen 3 Jahre, die hier so eingeplant wurden. Ja. Mal sehen, also ich bin da gespannt. Ist nicht schlecht, wenn tatsächlich hier das passieren wird. Wie gesagt, an anderer Stelle wird erwähnt, nicht nur Android 20, sondern dass das 15T-Modell tatsächlich Upgrades und Security-Patches bekommen wird bis September 2031. Und das wären ja dann 7 Jahre. Also mal gucken, was dann eben jetzt stimmt. Ich würde mir aber wünschen, dass es Xiaomi auch nochmal öffentlich hier sagt und vor allem, ob das dann nur für die T-Modelle jetzt gilt oder ob das jetzt für alle neue Xiaomi-Modelle gilt, die eben jetzt rauskommen. Auch das wird sich noch zeigen dann. So, und auch Google macht jetzt eine neue Update-Upgrade-Strategie. Ja, das ist auch hier sehr interessant. Aber irgendwie habe ich da so ein Déjà-vu. Das hat Google schon mal probiert und es hat, es war ein Fail. Ja. Das Versprechen, die Updates kommen jetzt über den Play Store. Das ist natürlich nicht machbar, weil die Firmware nicht geflasht werden kann über den Play Store. Klar, das Android selbst kann gepatcht werden und so weiter und so weiter. Nur gegen viele Sicherheitslücken hilft halt nur ein Firmware-Patch und kein Software-Patch. Ja, so einfach ist das. Und jetzt kommt hier wieder die Ankündigung, dass am 2. Dezember soll das schon erschienen sein, ja, mit Android 16 QPR2, mit diesem Update, dass hier Google jetzt wieder ein neues Kapitel aufschlägt, was Android-Upgrades betrifft. Ja. Es soll jetzt nicht mehr ein einziges jährliches Betriebssystem-Update geben, sondern es sollen jetzt häufigere Releases bereitgestellt werden. Ja. Und quasi die neuen Android-Funktionen dann erscheinen sollen, sobald sie fertig sind. So, zwei Sachen. Gilt es nur für die Pixel-Geräte oder gilt es für alle Android-Geräte, die eben auf Android 16 basieren? Was für ein Upgrade ist das? Ein Firmware-Upgrade ist es wohl so nicht. Also das heißt also, es muss ein Update sein, das wieder innerhalb von den Play-Services läuft. Ja? Ich bin also sehr skeptisch, was das anbetrifft. Außerdem drängt sich hier die Vermutung auf, dass eben in die Android-Versionen die Firmware bereits Funktionen integriert werden, die dann erst später serverseitig freigeschaltet werden, so wie wir es zum Beispiel bei einiger Software auch sehen. In Google Fotos passiert es häufig, ja, dass serverseitig dann nochmal was freigeschaltet werden muss. Man hat schon längst die neueste Google Fotos Version, aber die Funktion existiert noch nicht, weil der Server die noch nicht freigeschalten hat. Ja. Und das wäre dann eher ernüchternd, weil das wird keine Verschnellerung geben, dann mit Updates, sondern es wird genauso lang dauern, müsste nur freigeschaltet werden. Also ich finde das auch schon sehr, sehr undurchsichtig, muss ich sagen. Und dann kommt auch noch die Aussage, dass eben Google eben auf Hauptversionen auch nicht verzichten will. So soll eben schon 2026 im Sommer auch wieder das Android 17 kommen. Ja, und das seht ihr schon im Sommer. Ne? Das heißt, auch hier wird wieder ein halbjährlicher Zyklus beibehalten. Und also es ist schon mehr als seltsam. Und das hört sich für mich, das ist für mich ein Déjà-vu, das hört sich genauso, sagen wir mal, unglaubwürdig und sinnlos an, wie das erste Mal, als sie das gesagt haben, ja. Und klar, die Google Services werden dann eben permanent per Updates versorgt. Ja, okay, gut, ja, aber das ist eben kein Firmware-Update. Das ist kein richtiges Update. Die Android-Geräte müssen grundsätzlich neu erdacht werden, ohne Flash-Firmware, sondern mit einer Firmware quasi in einem Bereich, der eben tatsächlich auch ohne viel hin und her geändert werden kann, ja, gepatcht werden kann. Und das würde dann eben machbar sein, würde aber auch eben ein Einfalltor sein, ja, ganz ehrlich, wenn hier Sachen gepatcht würden von eben nicht offiziellen Apps oder irgendwas. Ja. Also da es ist schon ein gewisses Risiko. Und das hört sich, wie gesagt, alles für mich an wie eine Nebelkerze mit diesem ganzen Ding. Aber ich werde es im Auge behalten. Freuen würde ich mich ja, wenn Google tatsächlich so maßgebliche Sachen ändern könnte, einfach so. Ja. Das würde vieles erleichtern und man könnte dann auch vielleicht sogar die Geräte längere Zeit nutzen, ja, auch wenn diese keine Firmware-Updates mehr bekommen vom Anbieter her. Wenn Google nämlich das übernimmt, per Play Services, dann wäre das natürlich sehr, sehr gut. Aber genau das ist ja auch das Problem, was es zum ersten Mal zum Scheitern verurteilt hat, weil eben nur die Play Services von Google geupdatet werden können. Was im Handy, in der Firmware geupdatet wird, das bestimmt der Hersteller, der OEM und nicht Google. Das ist das Problem. Okay, wir werden es also sehen, was die neue Update-Strategie bedeutet. Ja. Währenddessen stellt man sich ja immer die Frage, wie viel Kontrolle will man Google, insbesondere mit AI und so weiter, jetzt geben über das Smartphone, über das eigene. Und hier bin ich ja, wie gesagt, schon seit Wochen sehr, sehr böse auf Google wegen diesen Aussagen zu dem Sideloading. Aber ich muss sagen, es sind auch andere Sachen. Hier in Japan mit Google Maps zum Beispiel, ja. Also ich wüsste nicht, was ich damit ohne das machen würde. Ich wäre vollkommen aufgeschmissen. Das ist einfach mit kurzer Hand das beste, die beste App, um in Japan zurechtzukommen. Ich habe schon mal erzählt, da stehen sogar die Gleise drin, wo die Metro abfahren und alles. Das ist absolut lebensnotwendig. Andere Sachen, ja, wie zum Beispiel eben die Maps, sondern eben auch Google Translate ist absolut undenkbar, ohne das auszukommen. Ja, das habe ich gemerkt. Aber es kommt halt alles mit einem Preis. Und der Preis ist oftmals, dass man eben sich so einer Firma tatsächlich verschreiben muss. Aber wenn man das tut, dann hat man manchmal auch Vorteile. Zum Beispiel in den USA gibt es jetzt schon wieder eine Neuerung. Dort ist das Gerät mittlerweile dann so intelligent durch Android, dass quasi, wenn man einen seltsamen Anruf erhält, dann erkennt es die Software, hält aber erstmal die Füße still. So lange, bis der Benutzer eine Banking-App öffnet, dann gibt es Alarm. Denn dann teilt das Telefon mit, Achtung, dieses Telefongespräch ist nicht ganz okay. Möglicherweise liegt da ein Scam vor, ja, und warnt den Nutzer, sobald er die Banking-App öffnet. Das bedarf natürlich einer kompletten Überwachung des Smartphones und des Telefongesprächs. Ja. Und dann hat man allerdings auch einen Sicherheitsfaktor wieder. Ja. Also ich bin da ehrlich gesagt zwiegespalten. Ja. Bei diesen ganzen Sachen auch. Ja. Denn auf der einen Seite, ja, lässt man quasi die Hosen runter. Aber auf der anderen Seite sorgt dann Google dafür, dass man nicht irgendwo hinten reingetreten bekommt. Ja, trotz runtergelassen. Oh Gott, was ein Bild, nein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Also man schützt, aber man muss sich dann halt in den Schutz begeben. Ja. Das ist übel. Oder gut, je nachdem, wie einem das selbst zusagt. Deswegen habe ich auch immer Schwierigkeiten, jemand Ratschläge zu erteilen, was er machen soll oder nicht. Ja, genau wie bei Apple. Ja, also wenn sich jemand in die Fänge von Apple begeben will und iOS nutzen will, das mega geschlossene System, dann kann man nur bedingt das kritisieren, denn auf der anderen Seite hat man dann vielleicht auch das, was man will, nämlich ein System, das einfach funktioniert, wo man ein bisschen mehr vertrauen kann oder ein bisschen mehr machen kann, ohne dass man sich drum kümmern muss, was drumherum so passiert. Ja. Das einfach das Nutzen, Konsum, ja, ist da einfacher. Ja. Wenn ich mir erst Gedanken machen muss über alles Mögliche, dann ist das schlecht fürs Konsumverhalten. Ja, gerade letzt wieder gesehen, ja, bestellt, da musste ich mich hier authentifizieren, muss 3 Passwörter eingeben für verschiedene Apps, ja, dann muss ich einen Fingerabdruck bestätigen, der geht mal wieder nicht, ne, mein Fingerabdruck, ich hab's ja schon gesagt, super, ne, dann, ja, und so weiter und so weiter. Am Schluss ist der Kauf eines Artikels so kompliziert, dass ich manchmal einfach keine Lust habe, und tatsächlich, ich habe schon öfters deswegen etwas nicht gekauft. Ja, ganz anders übrigens in Japan, da geht es alles viel einfacher, da haben die Leute mehr Vertrauen, ja, einfach, ja, kaufen, zack, fertig, PayPal, gut, Ende, bumm, ja, oder Kreditkarte eingeben, fertig, alles klappt, nichts mehr, kein weiterer Schutz und so weiter, funktioniert, tja, kauft man mehr, tja, so ist das. Und übrigens, die Banken übernehmen trotzdem die Verantwortung, wenn das schief läuft. Cool, oder? Das sollten sich die Banken bei uns mal hinter die Ohren schreiben. Ich sag immer bei uns. Also in Europa. tja, okay. Geekbench hat jetzt auch die Unterschiede zwischen Snapdragon 8 Gen 5 und 8 Elite Gen 5 aufgezeigt. Denn, ich glaube, ich habe es schon mal angedeutet in den letzten Wochen. Ihr müsst ganz genau aufpassen in Zukunft, was für ein Gerät ihr kauft. Wenn ihr ein Snapdragon 8 Gen 5 Gerät kauft, dann habt ihr die kastrierte Version. Ihr müsst genau aufpassen, wenn ihr die richtige, also den maximalen Prozessor haben wollt, tatsächlich einen Flaggschiff-Prozessor, das ist der Snapdragon 8 Elite Gen 5. Also, 8 Gen 5, Buu, 8 Elite Gen 5, yay. Okay, so kann man es merken. Wie heiß beide werden, weiß ich nicht. Also beim Elite, der wird auch Elite heiß, ja, keine Ahnung. Aber da muss man jetzt aufpassen. Und jetzt sind eben auch einige Benchmarks dort aufgetaucht, dann hier bei Geekbench mal wieder. Jetzt hat hier die Seite nur den Source Code von dem Geekbench-Test. Was spinnen die? Es wird hier immer absurder, haben die Angst, dass das Geekbench jetzt hier auch noch verklagt oder was, keine Ahnung. Jedenfalls, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich hier vielleicht auch eine tatsächliche Übersicht bekomme. Ich kümmere mich jetzt mal nicht mehr hier um die Nummern, denn was anderes ist viel interessanter. Snapdragon selbst vergleicht ja mit dem alten 8 Gen 3, was vollkommen sinnlos ist. Ja. Aber wenn man hier guckt bei Geekbench, dann sieht man, dass hier die Taktfrequenzen deutlich geringer sind. Und alles in allem lässt es den Schluss zu, dass die Gen 5 Chips, also die Nicht-Elite, die sind, die beim Test von dem High-End-Prozessor durchgefallen sind, was die Belastbarkeit mit höheren Frequenzen betrifft und damit also quasi minderwertige Chips sind, um es mal so zu sagen. Ist nicht weiter schlimm, ist auch nicht ganz tragisch, ist vielleicht sogar ganz gut, warum auch nicht. Somit kann man den Ausschuss nehmen und muss den nicht wegwerfen, was ja wieder gut ist, sondern taktet den einfach geringer und dann funktioniert der ja auch gut. Das ist ja vollkommen in Ordnung also. Ja. Nur deutliche Leistungsverluste hat man da auf jeden Fall. Unklar ist, warum eben Qualcomm das mit dem, also mit einem Prozessor vergleicht, das noch eine Generation hinten dran liegt. Das ist vollkommen unverständlich. Und spricht dann von 36% mehr CPU-Performance, 11% mehr GPU-Performance und 46% mehr NPU-Performance. Aber das bedeutet ja dann im Endeffekt, dass es zum Prozessor der letzten Generation durchaus wesentlich weniger Abstand gibt. Ja, und der wohl nicht wirklich viel schneller ist als die letzte Generation. Das sehe ich hier eigentlich aus diesem Test heraus. Ja. Nun ja, wie auch immer, trotzdem egal was, aufpassen, wenn ihr also einen schnellen Prozessor wollt, nicht drauf reinfallen, das Snapdragon 8 Gen 5 ist das nicht. Ihr müsst gucken nach dem Elite Gen 5. Snapdragon 8 Elite Gen 5. Damit ist die Verwirrung bei bei Qualcomm-Prozessoren jetzt endgültig auf dem Höhepunkt. Aber man, das soll man nicht sagen, denn schlimmer geht immer, ihr wisst ja. So, was anderes noch zum Schluss. Der Garmin inReach Mini 3 Plus ist jetzt auf dem Markt und das ist eine preiswerte Alternative zu der Fenix 8 Pro, zu den Fenix 8 Pro Satellitentools. Denn hier kann man ebenfalls mit dem Satelliten kommunizieren, ja, und kann sogar nicht nur Nachrichten verschicken, sondern auch, also nicht nur Text, sondern auch 30 Sekunden Voice Clips, ja. Das ist nicht schlecht, hat ein Touch-Display. Man kann Fotos senden über das Gerät auch und man kann auch über das Smartphone und man kann auch Live-Track machen mit, also von der Location her, mit diesem Gerät, also aufzeichnen. Somit hat man eben als Abenteurer bzw. als Geocacher schon sehr gute Tools in der Hand, dass man überall halt auch hiermit hantieren kann. Wenn man zum Beispiel ein Smartphone hat, das akkumäßig immer wieder an der Grenze ist, ja, dann kann man sowas nehmen. Das hilft nämlich, Akku zu sparen. Das Gerät selbst zeichnet quasi die Tracks auf und das geht dann nahtlos an das Smartphone über, wenn erforderlich. Und das hilft natürlich dann das Smartphone, den Akku zu schonen, während man das Gerät benutzt. Nachteil war bisher immer mit diesem Fenix 8 Pro beispielsweise, dass das $1,200 und mehr gekostet hat. Das ist natürlich für Hobbyisten eigentlich relativ uninteressant dann, ja. Aber das Gerät, das kommt wenigstens in die Nähe von einem Outdoor-Navi, ja, wenn man so will, die eben für Geocaching interessant sind, kommt auf 499 Euro. Und es gibt auch eine Version für 449 Euro, die kann allerdings keine Fotos und Videos versenden, also keine Foto- und Video-Messaging. Ich wäre da durchaus eher für den inReach Mini 3 Plus. Ja. Und somit ist das eigentlich ganz okay. Ja, es ist immer noch sehr, sehr teuer, aber das Problem ist halt, dass viele Smartphones immer noch nicht satellitentauglich sind und damit hat man eben auch sehr große Nachteile. Ein Nachteil wird sowieso dadurch nicht gelöst, nämlich eben das, was ich gesagt habe, mit dem Akku. Entweder hat man so ein Autobolide wie ich, ja, mit einem 10.000 mAh Akku drauf, da kann man auch mal 2 Tage dauerhaft eben den GPS-Tracker und die GPS- und Geocaching-Software im Hintergrund laufen lassen, kein Problem. Ja. Aber ansonsten ist so ein Smartphone, wenn das dauerhaft zur genauen Aufzeichnung von GPX, also nicht nur alle 5 Minuten, sondern alle 5 Sekunden ein Wegpunkt aufgezeichnet wird, ja, ist dann so ein paar Stunden leer. Ja. Wenn man dann auch noch das Display dazu benutzt, klar. Hier hat man eben auch ein Touch-Display drin, wo man die grundlegendsten Informationen schon mal ablesen kann. Das heißt, man muss nicht auf das Handy umsteigen. Man kann das als GPS-Tracker benutzen, ja, und eben als SOS-Notfallsystem und eben auch, um über Satellitennachrichten und sogar eben Audio-Nachrichten zu verschicken. Das finde ich ist ziemlich cool. Und wenn man selbst diese Funktion nicht am Smartphone hat und eben Akku sparen möchte, dann kann man das durchaus mal in Betracht ziehen. Weil wie gesagt, $499 ist schon eine Region, die ist meiner Meinung nach für so ein Gerät schon okay. Wenn ich mir vorstelle, dass ein vernünftiges Outdoor-Navi für Geocaching $599 und mehr kostet, dann ist das eigentlich schon ganz okay. Es hat zwar die nur rudimentären Funktionen für sowas, aber es geht und das ist schon mal eine gute Sache. Also der Garmin inReach Mini 3 Plus könntet ihr da dann durchaus in Betracht ziehen. So, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht diese Woche und es waren auch wieder ein paar interessante Themen für euch dabei.